Laut Meldungen wurde am 4. Februar in allen Gebieten Südkoreas die 14. gesamtnationale Aktion durchgeführt. Die Veranstalterin war die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung. Daran beteiligten sich über 420.000 Personen verschiedener Kreise und Schichten wie Arbeiter, Bauern, Jugendliche, Händler und Firmenangestellte, die darüber empört sind, dass der Befehl zur Beschlagnahme und Untersuchung des Blauen Hauses nicht vollzogen wird und dass der Ministerpräsident Hwang Kyo-an, der als Stellvertreter das Präsidentenamt ausübt, die Bitte des Sonderuntersuchungskomitees um die Zusammenarbeit abgelehnt hat. Auf dem Platz Gwanghwamun in Seoul fand die Kerzenkundgebung vom Tag der 14. gesamtnationalen Aktion für die Amtsenthebung von Park Geun-hye im Februar, den Rücktritt von Hwang Kyo-an, die Verhaftung der Mitschuldigen und die Durchsetzung der Kerzenreform statt.